Protokolle 23.8. Dann werden wir den Völkern sagen können, danket Gott und beuget euch vor dem, der auf seiner Stirn das Zeichen der Vorhersehung trägt und dessen Stern Gott selbst lenkt, damit niemand außer ihm die Menschheit von allem Übel erlöse.